nach irdischem und eitlem trachtet und weder Gott noch Himmel achtet. Singen zu dem ewigen Gott. Da du, o Jesu, nun mein alles bist und doch mein Fleisch so widerspenstlich ist, so soll ich mich denn wenden hin. Das Fleisch ist schwach, doch will der Geist, so hilf du mir, der du mein Herz erfasst. So Rat und deiner Hilfe traut, dir hat wohl nie auf falschem Grund gebaut. Da du der ganzen Welt zum Trost gekommen und unser Fleisch an dich genommen, so rettet uns dein Stern von endlichem Verderben. Drum schmecke doch ein gläubiges Gemüte des Heilands Freundlichkeit.